Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe veröffentlichten am 27. Mai eine gemeinsame Erklärung. Sie begrüßten darin die Stellungnahme der politischen Abteilung des Verteidigungskomitees der DVRK mit der Forderung an die USA, die anachronistische, feindselige DVRK-Politik zurückzunehmen.